Vorbereitungsschaden in Laim rollt der Zugverkehr zwischen Pasing und Ostbahnhof wieder an. Die S-Bahnen verkehren außerplanmäßig und mit zum Teil großen Verspätungen. Im Regional- und Fernverkehr sind inzwischen einzelne Fahrten von und nach München Hauptbahnhof möglich. Rechnen Sie aber auch hier mit Verspätungen und Ausfällen. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter bahn.de. Gute Fahrt. Bayern 2 Nachtmix mit Ralf Summer. Was für eine feine Veröffentlichungswoche. Wir testen heute schon die neuen Alben, die am Freitag kommen. In dieser Musik von Morgen-Ausgabe hören wir die Chemical Brothers, James Blake, Courtney Barnett, Romy von The XX Solo, den No-Twist-Ableger Spirit Fest. Dann hören wir Jazz von Alabaster de Plume und Yusuf Days. Ein posthumes Album von Sparkle Horse ist auch dabei und so weiter und so fort. Und beginnen wollen wir mit neuer Musik von Rogin Murphy. They won't choke the life out my vain jokes. The fun will go on. Ist ja schon der Fade von diesem Song Fader, Rogin Murphy. Die in England lebende Irin begleitet uns seit den 90ern, als sie damals beim britischen Trip-Hop-Projekt Moloko gesungen hat. Wir kennen sie von den Hits Sing It Back oder Time Is Now. Ihr neues Soloalbum kommt morgen, heißt Hit Parade, und das hat sie mit dem Hamburger Produzenten DJ Kotze, also Stefan Kotzalla, aufgenommen. Da sind Club-Hits am Stück drauf, würde ich sagen, genau die Mitte, so zwischen hypnotischen Tracks, zu denen man sich auf dem Dancefloor verlieren mag, und vokallastigem, soulvollen Pop. Rogin arbeitete in England und Ibiza, er in Hamburg und Spanien, mit der gleichen Software, damit es einfacher geht. Die Texte von ihr handeln von Begehren, von Glücksmomenten unter Drogen, vor einer medizinischen Operation, dem Science-Fiction-Autor J.G. Ballard und Intimität am Mikrofon. Zum Titel sagt sie: Well, that's where I got it from Cozy, because he said to me in the beginning, you must come with me. I will put you on the top of the pops and on the hit parade. Mal sehen, ob DJ Kotze sie mit seiner Produktion tatsächlich in die Hitparade bringt. Mit der neuen Platte behauptet sich Rogin Murphy als die wohl wichtigste Stimme des europäischen Club-Sounds für mich. Und ich vergebe 8,5 von 10 Punkten für die neue Platte, die morgen erscheint. Wir bleiben gleich im Club. Hier ist die neue Platte, die morgen erscheinen wird, von den Chemical Brothers. Live Again von den Chemical Brothers. Seit 35 Jahren begleiten sie uns nun schon, die britischen Big Beat Pioniere. Und For That Beautiful Feeling ist der Album Nummer 10, es kommt morgen, auch schon als Einstimmung für das Buch über sie. Paused in Cosmic Reflection wird es heißen. Da sind Interviews drauf mit Freunden wie Beck oder Noel Gallagher, die haben ja beide schon für sie gesungen. Auch Michel Gondry ist im Buch, der die Videos für sie anfangs drehte. Und eine neue Chemical Brothers, ja, die ist wie alle Chemical Brothers Platten, aber dann doch immer etwas anders. Mal zwitschert Acid, dann bratzen die Beats, immer wieder gibt's lange, trippige Flächen und diese hellen und klaren Stimmen. Auf der Platte kommen sie zweimal von der französischen Sängerin Ailo Maude, die aus der Psychedelic-Pop-Ecke kommt, und die haben wir eben gehört bei dem Stück Live Again. Und einmal auch von Herrn Beck. Hallo nochmal an dieser Stelle sozusagen. Und zum leichteren Durchtanzen können gibt's die Cross-Faded-Version Platte, also das sind dann die Lieder, die ineinander laufen, wie von dem DJ gemixt. Leider stellen die Chemical Brothers die Platte vorerst nur auf der Insel vor und in Australien. Mögen die Chemical Brothers Festwochen beginnen. Erst das Album morgen, dann das Buch im Oktober. Wir werden also heuer noch mehr von ihnen hören und lesen. Energie ganz anders mit Gitarren, die kommt zum Beispiel von der neuen Band Deeper. Zap war das von der Band Deeper. Ja, ein bisschen Post-Punk, ein bisschen Punk-Funk. Hier etwas Parquet Courts, dort etwas von der Band Ord oder The Sound. Diese neue amerikanische Band ist das Signing von Sub Pop Records, also Home of Nirvana, den Shins oder Slater Kinney. Deeper, sie stammen aus der DIY-Szene Chicagos und für mich haben sie das Zeug zum neuen Indie-Rock-Konsens. Das ist ein Quartett um Sänger und Gitarrist Nick Gohl. Die klingen nicht zu pathetisch, die finden eine gute Dosierung für Melancholie und drauf losstürmen zugleich. Und das Timing jetzt vom dritten Album, das morgen kommt, sollte besser sein als beim Debüt. Das ist ja 2020 im März gekommen, also pünktlich zum Lockdown. Und längst bestehen sie auch vom Publikum. Sie kommen auf Tour. In Deutschland sind sie im Herbst dreimal zu sehen. In Berlin, in Hamburg, aber dann auch in Köln und nicht mehr in München leider. Wie schreibt das Label so richtig von der Band Deeper? Das ist Festivalmusik, die aber aus dem Keller kommt. Wir bleiben bei der Musik von morgen, bei den Gitarren, kommen aber zu ruhigeren Sounds. Es gibt tatsächlich wieder was von Sparkle Horse. Supercharged. Was immer das ist, der Evening Star Supercharger von Sparkle Horse. Ja, eine doppelte Überraschung steht an. Einerseits bekommen wir nun, 13 Jahre nach seinem viel zu frühen Tod, ein erstes posthumes Album, das dann zweitens auch noch außerordentlichen frohen Mutes und poppig daherkommt. Mark Linkous, der amerikanische Musiker, dessen Band sich Sparkle Horse nannte und der 2010 nach nur 5 Alben und PJ Harvey und Tom Waits Duetten freiwillig aus dem Leben geschieden ist mit 47. Schon Jahre zuvor als Support Act für Radiohead hatte er einen Herzinfarkt nach einer Überdosis und war dann auch eine Zeit lang an den Rollstuhl gefesselt. Er hat, wie wir gerade gehört haben, keineswegs ein nur tief traurig melancholisches Material hinterlassen, was dann vielleicht aber auch an der Arbeit jetzt vom jüngeren Bruder und seiner Frau liegt, Matt Linkous und seine Frau Melissa, die auch schon an den Sparkle Horse Platten am Ende mitgewirkt hatten. Sie durchsuchten den Nachlass, haben in Kisten Tonbänder gefunden und unveröffentlichte Aufnahmen vom Bruder und Schwager. Diese Platte, die morgen rauskommt, heißt Bird Machine und wir haben es gehört, das ist eine Indie-Folk-Pop-Surprise-Platte und zwar die des Sommers, würde ich sagen. Klingt nach Mark Linkous auf psychedelischem Flaming Lips Kurs. Der Familie sei Dank. Eigentlich fehlt jetzt nur noch ein Film über Mark Linkous oder über seine Band Sparkle Horse. Über sie gibt es nun einen Film, über die australische Songwriterin Courtney Barnett und das ist der Soundtrack. Balance heißt dieses Stück vom Film End of the Day und der handelt von Courtney Barnett, der gefeierten australischen Rockmusikerin der letzten Jahre. 2021, wir haben es hier glaube ich gar nicht mitbekommen in Europa, ist schon eine Doku über sie erschienen in Anonymous Club und der Regisseur Danny Cohn, der hat Courtney Barnett länger begleitet. Und der Soundtrack entstand dann von Courtney zusammen mit der amerikanischen Musikerin Stella Mosgawa. Die kennen wir von der Band Warpaint. Also sie hat selbst den Soundtrack mitkonzipiert, die gute Courtney Barnett. Aber klingt ganz anders im Vergleich zum normalen Oeuvre. Eher wie so ein instrumentales Gitarren-Improvisationsalbum. Im Herbst tourt sie mit der neuen Platte aber auch nur in den USA und dann 2024 in England. Leider sind nur 3 Songs vorab hörbar, also ich kann keine vollständige Wertung abgeben. Ihren ganz eigenen Film fahren auch sie, Spirit Fest. Tô Lost and Found von Spirit Fest, dem folkig angehauchten No-Twist-Ableger. Sie haben während der letzten Europa-Tour ein paar Freitage für die Aufnahmen zu einem neuen Album genutzt, das morgen erscheinen wird. Bear in Town heißt die Platte. Herauskommen 6 Songs zwischen Electronica, Folk und Piano. Dieser melancholische Gesang und auch repetitive Elemente sind dabei. Entstanden hier im kleinen Münchner Studio der Achers bzw. von Kiko Beck. Wieder mit Saya und Ueno von den Tennis Codes aus Japan und dem Briten Matt Fowler. Die Platte, sie trägt den Geist unserer derzeitigen Live-Shows, sagt Markus Acher dazu, und er singt auch einmal Like a Plane, We Can Go Everywhere. Also wir können hier ganz easy entschweben, ein Flirren und ein Fernweh durchweht, die vierte Platte dieser Indie-Mini-Supergroup namens Spirit Fest, die wie immer so eine Art Mehr-Kontinente-Melancholie drauf hat, die so nur sie hinbekommen. Das ist ein Balsam von Platte. Damit kommen wir zum Jazz, zu Alabaster de Plume. Did you know? Did you know? Oh. Alabaster de Plume und Did You Know? Ja, 2022 landete er mit Don't Forget Your Precious auf Platz 3 der besten Songs hier von Nachtmix und Zündfunk Bayern 2. Und bei unseren Lieblingsalben belegte er im vergangenen Jahr gar Platz 2 mit der letzten Platte Gold. Dies entstanden aus 17 Stunden Jam-Sessions mit 20 MusikerInnen in London. Und fürs neue Album, das morgen erscheint, hat er sich nochmal jetzt durchgehört durch die Aufnahmen, und zwar durch die unbenutzten Stellen. Alabaster de Plume und der Drummer Tom Skinner von den Sons of Kemet, die fügen hier und da etwas hinzu oder nehmen was raus aus den Aufnahmen. Und im Vergleich zu seiner letzten Platte sind die neuen Songs, wir haben es ein bisschen gehört, verhaltener, weniger feierlich, würde ich sagen. Der Titel, der heißt Come with Fierce Grace. Komme mit feuriger Anmut. Und der stammt von einem Zettel, dem ihm jemand bei der Tour durch die USA zugesteckt hat. Das war so eine typische Aktion des ehemaligen Sozialarbeiters Alabaster de Plume, der so den Kontakt zum Publikum braucht, der da richtig aufblüht, bisweilen dann mit salbungsvoller Predigertätigkeit. Jazz Teil 2. Auch hier haben die Sons of Kemet die Finger mit drin. Morgen kommt Yusuf Dates das Debüt. Bound and bound and bound. They got a vision of the vision of a marching band. They got a vision of the living of a marching band. I think I had a vision, had a vision about a marching band. Vision, not a vision, but a marching band. I think we're gonna get women and them women gonna make a plan. We are gonna defeat what the government makes us play. Spirit high, you can't deny the vibe. I think I had a vision, not a vision, but a marching band. I did it with reputation, the vision is the marching band. With the tuba in the back and the trumpet in the side, and the flutes on the right, on the eggs on the sides, and the clarinet and the bow and the sax. Say, I do. You will see. We will hear and sing. You won't think I feel. These days I'm tryna be a man. These days I gotta get my list completed. These days I'm tryna be a man. These days I'm gonna be a player. These days I wanna buy some land. I wanna buy and buy ear. Every time you sit play, it's by ear. Play, throw the instrument, play, cause it's intimate play, cause he's into it, play, cause you finna get all of the soul from the source, of course, source, of course, source, of course. But I'm marching, babe, you know I had a vision, had a vision, but I'm marching, babe. Instruments point to the sky for you and I. I had a vision, not a vision, but I'm marching, babe. I'm trying to see my women, bending women playing instruments. I'm trying to see my women playing instrument and instrument. I said, I'm trying to see my women, see my women playing instrument. There you go. Hey, I said, I'm trying to see my women, seeing women playing instruments. Cause I. Marching Band von Yusuf Days war das. Die Popwelt kennt diesen afro-britischen Jazzdrummer schon von diversen Projekten, seinen Alben mit Tom Misch und Kamal Williams als Yusuf Williams. Er hat gearbeitet für Alphamist, für Carly Uchis und Parcellieu. Und nun morgen das üppige 18-Track-Studio-Debüt dieses Londoners. Passenderweise kommt es raus bei Brownswood. Das ist das Label von BBC-Radiolegende Giles Peterson. Dort war auch schon ein Live-Album von Yusuf Days erschienen. Und zu den zahlreichen Gästen der Platte zählen Shabaka Hutchings von Sons of Kemet und Chronix am Mikrofon, der schon mit Major Lazer und Salt gesungen hat. Black Classical Music, so einen schönen Titel trägt dieses Klasse-Debüt. Ein extrem vielseitiges und geschmeidiges Werk ist es geworden, das fast alle Facetten zwischen Jazz und Afro und Soul abdeckt. Yusuf Days. Wurde hier ja auch vor kurzem im Nachtmix schon am Montag von Judith Schnaubelt vorgestellt. Zwischen den Welten pendelt auch sie, Tirza aus London. Promises von Tirza. Als wir vor kurzem eine Sendung über 25 Jahre sogenannte Alternative R&B gemacht haben, also Missy Elliott, Frank Ocean, FKA Twigs und so weiter, da bildete sie den Schlusspunkt dieser historischen Übersicht, Tirza aus London. Zusammen mit ihrer Produzentin, der auch als Soundtrack-Komponistin bekannten Britin Mika Levy, hat sie ihr drittes Album erschaffen, es heißt Triple Love 9 und das kam ohne Ankündigung als digitaler Rush-Release raus. Gerade eben Tirza und Mika haben die Songs aufgebaut, Beats, Piano-Loops und am Ende kommt der Gesang, geformt aus ihren Gedichten. Die drehen sich um Themen der Liebe, sagt sie, sowohl der realen als auch in der imaginären Welt. Und das Universum, in dem die Platte spielt, ist eine entspannte Club-Fantasie, sagt Tirza. Ich konnte es erst ein, zweimal hören und ich glaube, ich muss noch mal reinhören bei ihr, um sie komplett zu verstehen. Von Tirza aus London zu James Blake, ein Londoner, den es in die USA verschlagen hat. Where are my wings? They're loading Von James Blake, ein wichtiger Name der britischen Popmusik seit den späten Nullerjahren. Erst hat dieser Pianist Post-Dubstep gemacht, dann sozusagen Indie-R&B, Alternative-R&B und auch Covers dazwischen wie Feist's Limit to Your Love. Das hat ihn ja bekannt gemacht. Die neue Platte, die morgen erscheint, ist ein bisschen experimenteller geworden, würde ich sagen. Also das sechste Album ist exaltierte Klangforschung geworden. Playing Robots into Heaven, der Titel sagt es ja schon, einerseits Roboterbeats für den Dancefloor, andererseits himmlisch abgefahrene Soundscapes. Und der Mann ist eigentlich ein Paradoxon, finde ich. Je erfolgreicher James Blake wird, er hat mehrere Songs mit mehr als 100 Millionen Streams, vor allem dank der Kooperation mit amerikanischen Rappern, die ihn wiederum dank seiner Stimme gern als Gesangspartner auswählen. Also je erfolgreicher er wird, desto mehr kann er sich künstlerisch rausnehmen, was er will. Welch ein Luxus, was für ein Traum für einen Künstler. Ja, James Blake, der hat's lieber außergewöhnlich. Die Musik von morgen mit der nächsten Pop-Prominenz, das ist Romy und die kennt man als Stimme von The XX. My mother says to me, enjoy your life. My mother says to me, I'm too afraid to der einflussreichsten englischen Bands der vergangenen 15 Jahre sind The XX. Morgen legt auch die dritte und letzte im Bunde, Romy, ein Soloalbum hin nach Jamie XX und Oliver Sim. Wir hören es gerade, Romy Madeline Croft ist von den drei The XX-Mitgliedern die mit Abstand am poppigsten. Ihre Platte heißt Midair und das ist eine Hommage an den Trance-Pop der 2000er, zum Beispiel Robin's Dancing on My Own und an die queeren Clubs, die sie während dem Lockdown so sehr vermisst hat. Mitproduziert hat auch Jamie XX, der mit ihr diesen Song, den wir eben hörten, Enjoy Your Life, aufgenommen hat. Die Gesangszeile, die enthält ein Sample von Beverly Glenn Copeland, die sie alle so sehr schätzen. Oder ihn, muss man ja sagen, genau. Andere Stücke entstanden dann mit Produzenten wie Fred Again oder auch Stuart Price von Madonna, Ex-Suit Woman. Und dieser Titel Midair, der meint das Gefühl eines schwebenden und schwankenden Moments, wenn man einen Sprung macht und in etwas eintaucht, wenn zum Beispiel jemand oder ein Lied von den Füßen reißt. Romy, enjoy your life. Nochmal London, ab in den Underground. Drift heißt das neue Album von Gaika und das ist eine moderne Variante von 2023er Popmusik. Gaika, ein Afro-Brite, der erzeugt einen großen Raum für alle möglichen Genres. Da fließen R&B und Indie, Rap und Synthi, Shoegaze und Beats zusammen und den Grunge-Sound habe ich noch ganz vergessen bei ihm. Textlich, da geht es um eine Geschichte eines modernen Renaissance-Menschen, der sich von der wirtschaftlichen Hierarchie entfernt, an die er nicht glaubt. Zitat Ende. Und dieser Gaika ist Prince und Massive Attack Fan, aber nicht nur an Musik interessiert. Er ist auch Kunstinstallateur, hat Pop-Up-Galerien eröffnet und hat nach dem Lockdown Raves organisiert, wo auch Kunstinstallationen dabei waren. Und manchmal denkt man bei ihm so ein bisschen an die Young Fathers. Beinahe einzigartig, eigenartig dieser Gaika im positiven Sinne. Ich bin eigentlich lange noch nicht durch mit den Neuheiten, die morgen rauskommen. Es sind so viele tolle Platten dabei. Irreversible Entanglements habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht geschafft. Das war sie schon wieder, die Neuheitensendung mit wichtigen Alben, die am Freitag erscheinen. Die Playlist und die Punktebewertung gibt es auf bayern2.de. Beim Nachtmix nachhören geht über die BR-App, auf Programm klicken und dann den 7.9.23 Uhr suchen. Danke fürs Zuhören, sagt Ralf Summer. Ab nächste Woche kommt die Musik von morgen auch schon im Zündfunk am Donnerstag um 19 Uhr dran. Das heißt im Nachtmix. An dieser Stelle läuft dann künftig die Wiederholung vom Zündfunk am Donnerstag. Also die Ursendung ist dann immer nächste Woche um 19 Uhr. Angie Portmann wird die erste sein. Die Wiederholung im Nachtmix 23 Uhr. Der Schluss kommt von Angie Mile. Angie Mile ist ein bisschen Moses Sumney, ein bisschen Sufjan Stevens, eine ganz umwerfende Stimme, ein ja, afroamerikanisch non-binärer Artist und voller Konflikte. Das letzte Album entstand auf einer Entziehungskur in Florida. Nun hat das renommierte Indie-Label 4ED einen Vertrag angeboten und Angie Mile hat unterschrieben. Auf der Platte geht es darüber, eine schwarze Transperson in den USA zu sein. Es geht um das Thema Polizeigewalt. Die wird nicht im Rap-Kontext verhandelt, sondern da geht es dann eher, wir hören es gerade schon, Richtung Philip Glass oder auch Beverly Glenn Copeland. Es geht um Entrücktheit. Das ist der Titelsong The King, Angie Mile, Ralf Summer. Entschwebt. Gute Nacht. There's a king on high, and the king don't lie. There's a king on high, on high, and the king don't lie. Zündfunk präsentiert. Dem Jetzt immer einen Takt voraus. The No Twist live am Dienstag, den 12. September in der Muffathalle München. The No Twist sind immer schon mehr als eine Band. Sie sind das künstlerische Gravitationszentrum einer ganzen Szene, das Mothership. The No Twist, am Dienstag, den 12. September in der Mofa-Halle in München. Präsentiert vom Zündfunk. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. 24 Uhr vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten mit Julia Cortis. Berlin. Bundesinnenministerin Faeser sieht sich wegen ihres Verhaltens in der Causa Schönbohm heftiger Kritik der Opposition ausgesetzt. Die SPD-Politikerin wurde in der Haushaltsdebatte des Bundestages dafür angegriffen, dass sie bereits zum zweiten Mal einer Sitzung des Innenausschusses zu dem Thema ferngeblieben war. Die Union wirft ihr vor, die Aufklärung zu behindern. Faeser hatte im vergangenen Jahr den damaligen Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik entlassen, weil ihm Nähe zu Russland vorgeworfen wurde. Schönbohm hat mittlerweile Klage dagegen eingereicht. Berlin. Durch den Sparkurs der Bundesregierung stehen die Freiwilligendienste in Deutschland offenbar vor tiefen Einschnitten. Jede dritte Stelle ist nach einer Schätzung von Sozialverbänden und Kirchen gefährdet. Diakonie, Arbeiterwohlfahrt und das Deutsche Rote Kreuz warnten in einem Zeitungsinterview vor einem Kahlschlag, sollten die Mittel im Etat des Bundesfamilienministeriums tatsächlich um 78 Millionen Euro im Jahr 2024 und um weitere 35 Millionen Euro im Jahr 2025 gekürzt werden. Athen. Nach tagelangen Regenfällen sind auf dem griechischen Festland immer noch mehrere Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Nach Angaben der Einsatzkräfte müssen Menschen von den Dächern ihrer Häuser gerettet werden. Wie die Feuerwehr berichtet, sollen dafür die ganze Nacht Hubschrauber eingesetzt werden. Die Zahl der Toten ist in Griechenland auf mindestens 6 gestiegen. 6 Menschen werden noch vermisst. München. Nach der großen Oberleitungsstörung in der bayerischen Landeshauptstadt normalisiert sich der Zugverkehr allmählich wieder. Die Bahn teilte am Abend mit, die Reparaturarbeiten seien schneller vorangekommen als geplant. Die ersten Gleise seien wieder freigegeben, sodass Züge des Fern- und Regionalverkehrs den Hauptbahnhof wieder anfahren und ihn auch wieder verlassen können. Zuvor war bei Baggerarbeiten die komplette Oberleitungsanlage auf der Münchner Stammstrecke beschädigt worden. Oslo. In Norwegen hat ein Mann einen Goldschatz entdeckt, der 1500 Jahre alt ist. Wie das Archäologische Museum von Stavanger mitteilte, besteht der Fund aus 22 Anhängern, Perlen und Ringen aus Gold. Der Schatz soll nun in dem Museum ausgestellt werden. Laut Museumsdirektor handelt es sich um den Goldfund des Jahrhunderts in Norwegen. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht sternenklar, später vor allem zwischen Alpen und Donau stellenweise Nebelfelder. Tiefstwerte zwischen 19 Grad an der Küste und bis zu 5 Grad in einigen Tälern des Bayerischen Waldes. Tagsüber wieder überall sonnig bei Höchstwerten zwischen 24 und 32 Grad. Soweit die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Die Zeit, es ist 3 Minuten nach Mitternacht. Bayern 2. Gedanken zum Tag. Die Jakobsmuschel ist für Pilger etwas ganz Besonderes, denn sie weist nicht nur den Weg auf dem Camino und gilt als Nachweis der Pilgerschaft, sondern sie hat auch in spiritueller Hinsicht eine Bedeutung und soll Schutz geben. Der Legende zufolge soll Jakobus auf wundersame Weise einen ertrinkenden Adligen aus den Tiefen des Meeres gerettet haben, der bei einem Schiffsunglück versank. Als der Ritter das rettende Ufer erreichte, war sein Körper mit unzähligen Muscheln bedeckt. Seither wird die Jakobsmuschel als Schutzzeichen getragen. Bis heute ist die Pilgermuschel ein Erkennungszeichen geblieben. Auch ich hatte mir eine Pilgermuschel in Tui gekauft und am Rucksack befestigt. Eigentlich heißt es, dass die Muschel weitergeschenkt werden muss. Aber wer sagt, dass ich mich nicht selbst beschenken darf? Mein Blick wechselte vom Boden auf das Meer und die endlose Weite der Strandpromenade. Wieder einmal fühlte ich mich glücklich und frei. Meine Ängste waren wieder weit weg. Konnte das nicht immer so sein? Als ich meinen Blick wieder auf den Sand lenkte, sah ich mein Schutzsymbol. Ich hatte tatsächlich eine Jakobsmuschel gefunden. Aber auch ohne die Muschel fühlte ich mich auf meiner Reise stets beschützt. Die Muschel unterstrich lediglich, was ich fühlte und was der Weg mir schon längst als Geschenk mitgegeben hatte. Das waren Gedanken zum Tag von Marina Bauer.